Morning, morning, morning, morning. Morgen, morgen, morgen, morgen. Now, look, Paul is making it very serious. Paulus macht es sehr ernst. That communion is not only about you and Jesus, it's also about you and your brother. Dass es beim Abendmahl nicht nur um dich und Jesus geht, sondern auch um dich und deinen Bruder. Now he's going back to idolatry. Jetzt kommt er auf den Götzendienst zurück. Because they lived in idolatry while they celebrated communion. Denn sie lebten im Götzendienst, während sie das Abendmahl feierten. But they also didn't care for the brothers and sisters while they took communion. So Paul addressed both things at the same time. Und sie kümmerten sich auch nicht um die Brüder und Schwestern, während sie das Abendmahl feierten. Paulus spricht also beide Dinge gleichzeitig an. Remember how he started the whole chapter? Erinnerst du dich, wie er das ganze Kapitel begonnen hat? He's talking about the people of Israel in the desert and that we have to learn from the wrong things they did. Er spricht über das Volk Israel in der Wüste und dass wir von den falschen Dingen, die sie taten, lernen müssen. He talked about sexual immorality, idolatry, complaining. Er spricht über sexuelle Unmoral, Götzendienst, Jammern. Now he's bringing the attention back again to what he already said before. Und jetzt lenkt er die Aufmerksamkeit wieder auf das, was er schon vorher gesagt hat. Consider the people of Israel when they fell into idolatry. Vers 18. Denkt an das Volk Israel, als es dem Götzendienst verfiel. When they ate the sacrifices offered to the gods. Als sie die Opfer aßen, die den Göttern dargebracht wurden. Weren't they becoming, look at this, weren't they becoming communal participants in what was sacrificed? Wurden sie da nicht, sieh dir das an, wurden sie da nicht zu teilhaben an dem, was geopfert wurde? So the people of Israelites, they were worshipping false gods and bringing sacrifices to those gods. Das Volk Israel, die Israeliten, verehrten falsche Götter und brachten diesen Göttern Opfer dar. But didn't God tell them they should bring the sacrifices only to him? Aber hatte Gott ihnen nicht gesagt, sie sollten die Opfer nur ihm bringen? Now they were sacrificing to idols, to false gods, and they were eating that meat. Sie opferten aber den Götzen, den falschen Göttern, und sie aßen das Fleisch. And Paul is saying, by doing that, they actually became a participant in what was sacrificed. Paulus sagt, dass sie dadurch tatsächlich zu teilhaben wurden an dem, was geopfert wurde. Look at this incredible, powerful truth. Schau dir diese erstaunliche, kraftvolle Wahrheit an. I don't know if you've ever seen this. Ich weiß nicht, ob dir das jemals aufgefallen ist. So, when you eat the bread and the wine, what are you becoming? Was passiert mit dir, wenn du das Brot und den Wein isst? You're becoming a participant in what was sacrificed, which was Jesus Christ. Du wirst ein Teilhaber, ein Teil von dem, was geopfert wurde, nämlich Jesus Christus. Now, if you are literally becoming a participant of Jesus himself, du wirst buchstäblich ein Teil von Jesus selbst. And it's really interesting. Do you remember when I talked about the word koinonia, how deep that word goes? Das ist wirklich interessant. Erinnerst du dich, als ich über das Wort koinonia sprach, wie tief dieses Wort geht? The word here that's used for participator, it's the verb that we get from our word koinonia. Das Wort, das hier für Teilhabe verwendet wird, wird von unserem Wort koinonia abgeleitet. Here it's the word koinonos. Hier ist es das Wort koinonos. Which means you can become a complete equal partner. Das bedeutet, du kannst ein völlig gleichberechtigter Partner werden. Now, Paul is saying, as they sacrificed to idols and ate, they become a complete equal partners with the idols. Paulus will damit sagen, dass sie, als sie den Götzen opferten und aßen, zu völlig gleichberechtigten Partnern mit den Götzen wurden. That's a scary thing. Das ist eine beängstigende Sache. Yet it's a delightful thing that when you eat the bread and the wine, you become an equal partner of the sacrificed lamb Jesus Christ. Aber es ist auch eine wunderbare Sache, dass du, wenn du das Brot und den Wein isst, ein gleichberechtigter Partner des Opferlamms Jesus Christus wirst. Now, let me tell you something. Ich sage dir etwas. What would happen? Was würde passieren? If next time you eat the bread and drink the wine, wenn du das nächste Mal, wenn du das Brot isst und den Wein trinkst, you put your attention on three things. Deine Aufmerksamkeit auf drei Dinge richten würdest. Number one, what Jesus did for you, the beautiful new covenant and everything it belongs to you now. Erstens, auf Jesus und was er für dich getan hat, den schönen neuen Bund und alles, was jetzt dir gehört. You contemplate, you meditate, you thank him for it. Du denkst darüber nach, du meditierst, du dankst ihm dafür. Number two. Nummer zwei. On your brother, who is part of the same body, and your sister, of course. Du richtest deine Aufmerksamkeit auf deinen Bruder, der Teil desselben Leibes ist, und natürlich auf deine Schwester. Part of the same body, so you live in unity and harmony, you love them, you care about them, and you thank God for them. Die Teil desselben Leibes sind, so dass ihr in Einheit und Harmonie lebt. Du liebst sie, du sorgst dich um sie, und du dankst Gott für sie. Now you put your focus on a third thing. Jetzt konzentrierst du dich auf die dritte Sache. That through that incredible thing that you do right now, eating that bread, weil du diese erstaunliche Sache tust, nämlich das Brot isst, you focus on that you and Jesus are perfectly one. Fokussierst du dich jetzt darauf, dass du und Jesus vollkommen eins sind. You are participating in his very own body. Du bist Teil von seinem eigenen Körper. Think what happens when you eat bread. Denk daran, was passiert, wenn du Brot isst. When you eat bread, the bread goes inside of your body. Wenn du Brot isst, geht das Brot in deinen Körper hinein. There it's going to be digested. Dort wird es verdaut. Going to be metabolized. Es wird verstoffwechselt. And it becomes so part of you that you can't take it out of you anymore. Und wird so sehr ein Teil von dir, dass du es nicht mehr aus dir herausnehmen kannst. You can take a blood test and the blood test will show what you have eaten, but you can't take it out of it anymore. Du kannst einen Bluttest machen und der Bluttest wird zeigen, was du gegessen hast, aber du kannst es nicht mehr aus dir herausnehmen. So what would happen if you bring in this third aspect? When you do communion. Was würde also passieren, wenn du diesen dritten Aspekt bei deinem Abendmahl mit einbringen würdest? Jesus, I'm eating this bread. That means you and me are so one. Nobody can separate us anymore. Jesus, ich esse dieses Brot. Das bedeutet, niemand kann uns mehr trennen, denn du und ich sind so eins. Think about this. Denk darüber nach. If you take this to the, its full depth, then I'm not going to here in the devotionals, we don't have time for it. Wenn du das in seiner ganzen Tiefe betrachtest, das ich hier in den Andachten nicht mache, denn so viel Zeit haben wir nicht. I might sometime teach it on my mentoring, maybe, I don't know, or on my YouTube. Vielleicht lehre ich es irgendwann in meinem Mentoring oder auf YouTube. But take this to the depth. Aber betrachte du das in der Tiefe. That means when you speak, Jesus speaks. Das bedeutet, wenn du sprichst, spricht Jesus. That means when you lay your hands on the sick, the hands of Jesus are laid on the sick. Das bedeutet, wenn du den Kranken die Hände auflegst, werden die Hände von Jesus auf die Kranken gelegt. That means when you embrace somebody, Jesus embraces somebody. Das bedeutet, wenn du jemanden umarmst, umarmt Jesus jemanden. Because through participating, you are one with him. Denn weil du Teilhabe bist, bist du eins mit ihm. But you know, most people see Jesus and then they see themselves instead of see those two as one perfect unity. Die meisten Menschen sehen Jesus und dann sehen sie sich selbst, anstatt diese beiden als eine perfekte Einheit zu sehen. So meditate on those things. Meditiere über diese Dinge. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.